Mehr als jeder Vierte in der neuen Knesset gilt als streng religiös. Die meisten Abgeordneten sind Juden. 12 Parlamentarier sind Araber und Drusen. Davor waren es 6 mehr. Auch die Zahl der Frauen ist gesunken, auf 29. Mehr als ein Dutzend Parlamentarier hat vor der Politik Karriere gemacht, beim Militär, den Geheimdiensten oder der Polizei. Israel hatte vor 3 Wochen ein neues Parlament gewählt. Netanjahus Likud-Partei erhielt 35 Sitze, genauso viele wie das Mitte-Bündnis von Ex-Militärchef Gantz. Allerdings hat das Lager rechter und religiöser Parteien eine Mehrheit. Von den insgesamt 120 Abgeordneten haben sich 65 für Netanjahu ausgesprochen. Der hat noch 4 Wochen Zeit, eine Regierung zu bilden. Ein Knackpunkt dabei ist die Frage, ob künftig mehr streng religiöse Juden zum Wehrdienst müssen. Außerdem dürfte es in den Koalitionsverhandlungen um ein Immunitätsgesetz gehen. Es würde Netanjahu vor einer Anklage wegen Korruption schützen. Israels Generalstaatsanwalt will ihn bis Anfang Juli befragen. Netanjahu weist die Vorwürfe der Bestechlichkeit, Untreue und des Betrugs zurück.